war's lustig, die Zeit verging so schnell. Und als ich dann nach Hause kam, da war's schon wieder hell. Zu Hause angekommen, schließ leise auf die Tür. Doch das hat alles nix genützt, ich seh's genau vor mir. Ja, guten Morgen, Schatzi. Sag, Praktor steht mein Uedi mit dem Küchentomahawk. Und ohne Land zu fragen, hat sie mir es ins Knack. Ich kann mich gar nicht wehren, so schnell hat sie mir drauf. Und erst am nächsten Morgen, da wuch ich wieder auf. Passiert ist es das letzte Mal beim Tanzfest in der Stadt, dass mir ein schönes Maderl so gut gefallen hat. Ich führte sie zum Tanze und drück sie an mein Herz. Da spüre ich von hinten einen wohlbekannten Schmerz. Zack, zack, wo steht mein Uli mit dem Küchentomahawk. Und ohne lang zu fragen, haut sie mir es ins Krack. Ich kann mich gar nicht wehren, so schnell haut sie mir drauf. Und erst am nächsten Morgen, da wuch ich wieder auf. Mit meinen Freunden Hansi ging ich in eine Bar. Wir hauten mächtig auf den Tisch, es war so wunderbar. Da tranken wir gerade das 10. Flaschen Sekt. Doch als ich dann zur Türe sah, da war es sehr erschreckt. Bist du wieder besoffen, du Verlust? Herr, du stinkst! Sag, Praktor steht mein Hüde mit dem Küchentomahawk. Und ohne Land zu fragen, hat sie mir es nicht gesagt. Ich kann mich gar nicht wehren, so schnell hat sie mir drauf. Und erst am nächsten Morgen, da wuch ich wieder auf.